Zum neuen Jahr zu C106-2017 richteten ausländische Staats- und Parteiführer und die Persönlichkeiten der internationalen Organisationen an Marschall Kim Jong-un Neujahrskarten. Unter ihnen sind der Präsident der Volksrepublik Bangladesch, der Präsident der Islamischen Republik Pakistan, der Präsident des Staates Palästina, der Präsident von Turkmenistan, der Präsident der Republik Aserbaidschan, der König des Fürstentums Monaco, die Staatspräsidentin der Republik San Marino, der Präsident der Republik Guinea und seine Frau, der Präsident der Republik Ruanda und seine Frau, der Präsident der Republik Äquatorial Guinea und seine Frau, der Präsident der Republik Tunesien, der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Algerien, der Präsident der Republik Angola, der Präsident der Kooperativen Republik Guyana und seine Frau, die KP Kanadas Marxismus-Leninismus, der Generalvorsitzende und der Generalsekretär des Zentralen Leitungsrates der Kämpferischen Demokratischen Partei Indonesiens, der Generalsekretär des ZK der KP Indiens Marxismus, der Generalsekretär des ZK der KP Portugals, der Ministerpräsident des Königreichs Thailand, der Chefsekretär des Rates für Internationalen Kim Il-sung-Preis und des Rates für Internationalen Kim Jong-il-Preis, der gemeinsame Ratsvorsitzende des Rates des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fonds, der Generaldirektor des UN-Sekretariats in Wien und der Direktor des Südostasien-Büros der Weltgesundheitsorganisation. Außerdem sind beim ZK der Partei der Arbeit Koreas die Neujahrskarten vom ZK der Volkspartei Kambodschas, dem ZK der Revolutionären KP Frankreichs, dem Vorsitzenden der Punsenbeek-Partei Kambodschas und dem Generalsekretär der Volkspartei für Wiederherstellung und Demokratie der Demokratischen Republik Kongo eingegangen.